It's a big one, man. Me and Lorenzo were talking about it tonight. It's a big one. Yeah. Could be the best one of the year, given what's at stake. Like, I do. Has the potential to be huge, and the gate on this thing is going to be huge too, depending on where we do it. It's a big fight. Could it be a big, massive fight. Could it be bigger than a typical if we do it in Europe? Yeah. I mean, this thing could do 50,000-60,000 seats or more, right? Do you want to do a stadium show? Yeah, we would. If we go to Europe and do it, we will. Yeah. What about the pay-per-view time difference and all that? We would do that at the same time. At that time back there, it's light 24 hours a day, or it's dark for an hour or something like that. So it would go at 4 o'clock in the morning. You would do it then? Yeah, you'd do it at 4 o'clock in the morning. It would be in Sweden. Huh? You think John would agree to that? Yeah, John's going to agree to whatever fight we make. And then, I mean, what's John going to agree to? Where's he going to want to fight? Seattle or... He doesn't want to go on enemy territory as champion. Sometimes you got to do what you got to do, you know? To be clear, we don't ever have people say, this is where I'm going to fight my fight. Never happen. Won't happen. We got to take the fight wherever the fight is going to do the best. So it would be on the same time here, or even if we took the fight to Vegas, it would be a very big gate. Is that being seriously considered? The Europe idea? Yeah. Of course. And Sweden specifically, obviously, yeah. Right? Not just Europe, but yeah. The new stadium they have, basically. Yep. M6-Null Effect, Faktisk Fakt Crew. MMA. Schlag über dich. Du Opfer. MMA-Kämpfer, bist du bereit für den Total im Free Fight, M-Signal Effekt, Mann, ich stehe mein Mann. Heute bist du Opfer, so richtig dran. Heute rast ich aus, heute gebe ich dir die Faust. Was willst du machen? Ich krieg meinen Applaus. Ich krieg meinen Applaus, ja, das kannst du mir glauben. Du kleine Hurensohn, du wirst zu nichts taugen. Ich geb dir ne Schelle auf dein Nasenbein. Du kleines dummes Opfer, fängst an zu weinen. Ich geb dir ne Schelle auf den Unterkiefer. Von mich bist du Bastard, Ungeziefer. Was willst du jetzt tun, Jen? Ich bin jetzt bereit. Ihr kleinen dummen Opfer, ja, ihr tut mir nur leid. Ihr wollt den Free Fight, ja, den könnt ihr haben. Knalleffekt wird euch zerschlagen. Ich gebe eine Schelle, heute rast ich richtig aus. Heute starte ich mit meiner Faust ein Amoklauf. Deine Nase ist jetzt gebrochen. Hast du schon meine Faust gerochen? Du dreckiger Hurensohn, ich bin jetzt bereit. Heute brech ich Knochen, das jederzeit. MMA-Kampf im Käfig, du Spacken. Ich werde zur Bestie und werde dich packen. Werde dich packen und werde dich zerreißen. Deine Gedärme werde ich langsam verspeisen. Knalleffekt ist Monster, Knalleffekt ist krank. Knalleffekt der Iro auf dem Schädel ist der Punk. Kleiner Hurensohn, was hast du dir gedacht? Du legst dich mit mir an, ich bin oben an der Macht. Meine Crew, FIFC, und wir sind hier. Wir bestehen den Weg, wir gehen den Weg der krankesten Soldaten. Ihr seid für uns dreckige Plagen. Also haltet eure Fressen und pusht uns weiter. Denn zu euch komme ich später, ich bin der Verteiler. Here, Joe. Little Ray Lewis. The champ is here. This is my shit right here. The champ is here. This shit is crazy. The evil genius. The champ is here. Hallo, Chris. Hallo, Ricky, Junge. MMA Radio und MC Knalleffekt. MC, ich muss es doch mal sagen, er heißt MC Knalleffekt, hat sich geäußert, Chris. Er hat sich geäußert, über welche Medien, über welchen Distributionsweg? YouTube natürlich. Klar, ja. So ein Rapper disst nur über YouTube, ist logisch. Ja. Und wir sind jetzt also auf der Abschussliste sozusagen. Ja, vom MC Knalleffekt. Also nach Leipzig können wir nicht mehr. Nach Leipzig können wir nicht mehr. Naja gut, ja. Schade, wollte ich eigentlich nächste Woche Urlaub machen. Naja gut, dann nicht. Ja, naja gut, da ist ja der hasskranke Psycho, der auf uns wartet. Mhm. MC Schizo. MC Knalleffekt und dann noch so eine bekloppte Alte. Das wird ein Spaß werden, wenn wir mal nach Leipzig fahren. Der Rap-Name wäre so eine bekloppte Alte, das fände ich schon wieder cool. Aber wahrscheinlich heißt sie nicht so. Doch, wahrscheinlich heißt sie genauso. So eine bekloppte Alte! Naja gut, ich wollte absichtlich dann mit John Jones dieses und Intro wieder auf... Kopf eine riesengroße Spalte! Ey, geil, oder? Ja, naja, man weiß es nicht. Ey, MC Spalte bin ich. Ja, das bist du. Also da kann man dir wirklich nicht widersprechen. Aber nochmal darauf zurückzukommen zum Intro. Ich wollte natürlich hinten mit John Jones einfach die Stimmung wieder hochziehen. Ja. Denn also dieses Getanze da vor seinem Kampf, das war ja wohl mit Abstand der geilste Entrance. Ich würde fast sagen, seit... Das glaube ich ja nicht. Was war denn jetzt? Warum? Was ist denn? Ich war gerade raus. Wie? Jetzt bist du aber wieder da? Ich bin wieder da. Jetzt aber nicht wieder das Internet kaputt machen hier. Das ist nicht Herr meiner Sinne. Also ich mache hier gar nichts. Ich habe vom Vollstern... läuft alles. Ich habe gerade davon geschwärmt, wie toll John Jones diesen Entrance zelebriert hat am Samstag. Er ist mindestens genauso ein guter Tänzer, wie ein Mixed Martial Artist ist. Das ist seit Samstagnacht Fact. Fact. Ja, also das überhaupt... John Jones, wie er da aufgetreten ist, ich muss schon sagen, ich mag das Arrogante. Also es ist ja ein bisschen umstritten. Ja, also es gibt viele Leute, die kommen darauf überhaupt nicht klar. Ich bin ganz ehrlich, ich find's hervorragend. Also ich mag das. Bevor ich dich zu Wort kommen lasse, muss ich eins nochmal ganz kurz ansprechen, damit ich das Ganze auch so ein bisschen unterstreichen kann, warum ich das sage. Im Vorfeld zu diesem Kampf wurde John Jones Manager mal gefragt, ob es für John Jones nicht rentabler wäre, wenn er sich so vermarkten würde wie zum Beispiel Floyd Money Mayweather. Ja, also einfach ein bisschen, sag ich mal, nicht das positivste Image. Und er sagt, nee, so ist er halt einfach nicht. Ja. Aber ich finde, hat er schon so ein bisschen rübergebracht jetzt, diese leicht arrogante Art und so. Also fand ich schon cool. Es ist charmant arrogant, wie ich finde. Diese Aussage natürlich, dass sein Ziel ist kein gewöhnliches Ziel. Es ist nicht Summe X an Kämpfen zu gewinnen, Titel zu gewinnen, ins Heavyweight hochzugehen, Cain Velasquez zu besiegen. Sein Ziel ist ja, wie ich vorher in den ganzen 1 Milliarde Video-Footages schon gesehen habe, der Beste aller Zeiten zu werden. Das sagt er selbst sogar. Zu werden? Zu werden. Ob er es schon ist? Bin ich zu wenig dabei, höchstwahrscheinlich. Du wirst mir mit Sicherheit den einen oder anderen Namen an den Kopf knacken, aber er ist da ja... Was viel Besseres für dich. Ja. Nachdem ja diese Facts da das letzte Mal so gut ankamen, habe ich mir gedacht, setze ich mich mit meinem Taschenrechner hin und rechne auch mal für John Jones ein paar Facts aus. Denn der ist definitiv in der Pay-Per-View-Ausgabe zu kurz gekommen. Ja. Du wirst dich nicht mehr dran erinnern, denn du warst ja damit beschäftigt, deinen Würgereflex unter Kontrolle zu halten. Ja. Ja. Nee, ich weiß gar nicht mehr, dass wir eine Pay-Per-View-Ausgabe diesen Monat gemacht haben. Das war fast schon vor 2 Tagen. Aber gut, überhaupt, ey, das muss man hier an der Stelle aber auch nochmal erwähnen. Also MMA Radio bietet ja nur, es ist eine Content-Maschinerie. Richtig. Ja. Ich gehe jetzt mal direkt hier in der Live-Sendung auf unsere Seite. Man muss immer vorsichtig sein, wenn man unsere Homepage betritt, weil es ist eigentlich ständige Crash-Gefahr. Also weil einfach so viele Leute da immer hinsurfen. Absolut, selbst die UFC, die lagert ja schon ihren Traffic auf unsere Server aus. Aber Ricky, wo du gerade Content-Maschinerie erwähnt hast, ich habe heute wieder 40 Minuten die MMA Radio Workout Beats gehört. Welchen Mix? April oder März? April. Okay, ich kann schon mal ankündigen, am 1. Mai kommt der logischerweise Mai-Mix und da fliegt die Minna. Also diesmal geht's wirklich richtig rund, was mach's mir aber nicht zu. Ich mag's nicht so, wenn's zu eintönig wird. Weil was Es ist melodisch. Ja, es ist, sehr gut. Es ist aber, es geht ja schon ein bisschen mehr in die Richtung. Wenn ich jetzt Trance sage, kriegt man schnell einen falschen Eindruck. Aber vor allen Dingen ich, ja. Es wird, also pass auf, meine Referenz ist meine geliebte Frau. Ja, die rennt auch immer mit dieser Musik rum und du wirst es nicht glauben, ich gebe ihr immer so Snippets, 30 oder 35 Minuten und sie muss sie danach bewerten. Kein Scheiß, auf einer Skala von 1 bis 10. Das ist professionelles Handeln hier bei uns zu Hause. Ja. Und anhand dieser Zusammensetzungen, ja, habe ich ihr dann Tracks zusammengestellt, die sie dann auch wieder bewerten muss, nachdem sie da ihre halbe Stunde gerannt ist. Und ja, damit konnte ich so ein bisschen evaluieren, was so eine ganz normale Durchschnittshausfrau gerne zum Joggen hört. Und ich war überrascht. Ich hätte gedacht, dass sie viel mehr in diese Hausrichtung reingeht, aber nein, sie steht auf bretterharten Elektrotechno. Und spricht den natürlich, könnte es geben. Spricht natürlich für deine Frau, aber nicht unbedingt für mich. Ich bin eher der hausige Soft Guy. Ja, unter Umständen ist da auch schon wieder was in Planung, Chris. Ja, gut. Du kannst dir sehr vorstellen, ich bin ja ein Nimmersatt, ja. Ah, ja. Und zwar gegebenenfalls, wenn sich das jetzt hier mit diesen Workout-Beats ein bisschen festigt und wir weiterhin doch also mehr Hörer haben, als ich dachte bei diesen Workout-Beats, dann wird es in Zukunft 2 Workout-Beats-Mixe jeden Monat geben, zum 15. und zum 1. Und zum 15. gibt's dann zum Beispiel diesen etwas hausigeren Mix und bitte zum 1. den Elektro- Techno Trancing. In your face mix. So. Aber das wird sich noch zeigen. Ich wollte gerade sowieso, wenn wir schon beim Content sind, genau darauf zu sprechen kommen. Ich guck gerade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mit heute 11 Flaschen Wodka habe ich diesen, 11 Folgen haben wir wie nennt man das? Einheit im Jahr, immer 30 Tage. Monat. 11 Folgen haben wir diesen Monat gemacht. Kann man nicht meckern. Ich denke, du trinkst keinen Alkohol mehr. Wieso nicht? So. Übrigens, wo du gerade das Horn geblasen hast. Der Hamster ist wach. Das gibt's doch gar nicht. Ich habe den Hamster wieder rausgelockt. Überleg mal, wie lang das her ist. Aber, ist er. Wo wir gerade über den Content und über mein unfassbares Jogging. Ich bin ja ein Jogging-Wunder, oder Ricky? Du bist ein Jogging-Phänomen letzten Endes. Du bist der John Jones des Langenhagener Jogging Zirkels, genau. Und zwar bin ich heute, weil ich mich wirklich so gut gefühlt habe. Und ich bin jetzt so weit, dass ich starte ja in einem Waldstück. Und dementsprechend endet mein Run auch in einem Waldstück, weil ich im Grunde genommen auch dann nach dem Lauf wieder nach Hause will. Nö, das nicht. Und zwar das Waldstück, das sprinte ich am Ende wie blöde, um nochmal alles zu geben, um nochmal alles rauszuhauen. Übrigens, ich kündige das schon mal an, ich glaube, ich bekomme gleich so einen Schluckaufanfall, wie ich ihn schon mal bei 4-Ecken-2-Elfer vor einem Monat oder so hatte. Dann kündigt sich bei mir mal schon so ein bisschen an, hört sich paradox an, ist aber so. Auf jeden Fall, ich habe jetzt deinen Rat befolgt, das mache ich nicht mehr. Wenn ich ankomme, wenn ich an der Haustür ankomme, fühle ich mich nicht scheiße. Da power ich mich nicht komplett aus. Ich jogge 40 Minuten auf einem gemäßigten Tempo. Und heute, Ricky, halte dich doch mal bitte fest. Ich weiß, du hältst davon nichts. Aber ich bin heute 2-mal den Berg hochgejoggt. Wie? Moment, 2-mal. Da muss ich sofort intervenieren. Ja. Ich halte davon nichts, stimmt so nicht. Ich sage klipp und klar, jeder muss so joggen, dass er nach dem Joggen immer, also noch, sag ich mal, nicht so wie du beim letzten Mal mit Magenkrämpfen zusammenbrichst, sondern einfach, dass es ihm noch gut geht. Es soll ja Spaß machen. Das ist doch das Wichtigste beim Joggen, oder? Das ist richtig. So. Und es macht es dir auch so einen Spaß? Es ist ja so paradox. Naja, ich habe schon mal Tage, wo es mir keinen Spaß macht. Aber wie gesagt, der ausschlaggebende Punkt ist für mich, dass ich mich relativ schnell nach dem Joggen dann trotzdem wieder, sag ich mal, erhole von der Anstrengung. Ja. Also es geht mir nicht darum, da anzukommen und mir zu denken, ja, also im Endeffekt könnte ich gleich nochmal 3 Runden laufen. Sondern es geht wirklich darum, dass ich relativ schnell regeneriere. Und du kriegst ja, wenn du aufhörst dann mit Joggen und wirklich einen guten Lauf hingelegt hast, dann gibt's fast kein geileres Gefühl. Heute habe ich im Treppenhaus onaniert. Einfach vor Freude. Ja, natürlich. Ja. Aber ich habe mir das wirklich zu Herz genommen, dass ich am Ende mich nicht komplett auspower. Und dieses dieses Bergauf, das hat erstens einen Grund, den ich jetzt hier nicht öffentlich machen will, den ich dir schon mal erzählt habe. Ich weiß gar nicht, ich habe da mal gestern ein bisschen gegoogelt, dass das eigentlich schon rechtliche Grauzonen sind. Aber dieser Bergauf, das ist jetzt kein Mount Everest-like, das ist einfach so ein schöner Berg, so ein Vizeblick heißt das bei uns. Das ist einfach so ein schöner, wie heißt das, wenn Touristenort, so ein Touristenpunkt, und da jogge ich dann halt hoch und fühle mich elendig scheiße dann, wenn ich oben bin. Ruhe mich kurz aus, gehe ein paar Kreise, gehe da so ein bisschen und dann jogge ich wieder runter. Und dann amortisiert sich wieder mein schlechtes Gefühl. Aber ich weiß, also jetzt habe ich richtig alles gegeben. Ich bin ausgepowert wie blöde und jetzt jogge ich nochmal schön 20, 22, 23 Minuten. Und ich fühle mich dabei so gut. Und wenn ich jetzt ankomme, ich fühle mich nicht mehr schlecht. Ich habe auch nicht mehr Erschöpfungserscheinung oder so. Ich bin eine Maschine jetzt geworden. Ricky, muss man wirklich sagen. Ja, finde ich hervorragend. Ich finde es überhaupt gut, wenn sich Leute bewegen. Und ich muss es hier gerade mal anmerken, der Chat scheint sich so ein bisschen aus seiner Winterdepression wirklich wieder zu erholen. Endlich muss ich mal rein? Leute im Chat. Und es macht sogar richtig Spaß. Es macht sogar richtig Spaß, wenn Leute im Chat sind. Wir werden euch natürlich immer wieder mit einbeziehen. Unter anderem habe ich da vorhin irgendwas gelesen. Gut. Naja, habe ich schon wieder vergessen. So, jetzt aber zu meinem neuen Fact-Table. Du musst dir jetzt vorstellen, ich gehe jetzt, also im Endeffekt habe ich so einen Tisch, der sich jetzt leicht nach rechts dreht mit so einem Joystick, habe ich mir überlegt. Total innovativ. Und ich fahre jetzt vor so ein Spreadsheet hin und hinter mir poppt jetzt das Wetter auf. So, also pass mal auf. Es gibt nämlich wirklich interessante Fakten über diese ganze Veranstaltung. An und für sich erstmal. Das war die erste Pay-Per-View-Card. Seit August 2012, UFC 150 fand da statt, die nur 10 Kämpfe hatte. Ist dir bestimmt aufgefallen, dass das eine relativ kurzweilige Angelegenheit war. Richtig, aber erst jetzt, wo du es angesprochen hast. Ja, nur 10 Kämpfe, sonst sind es dann doch mehr, 12, 13. Ricky, Entschuldigung. Wir haben vor 14 Tagen oder so gefühlt angesprochen, dass wir gerne kleinere, kürzere Events haben wollen. Und es ist ja nun wirklich kein Zufall mehr, dass die UFC jetzt darauf wirklich einbiegt. Ja, man kann es so und so sehen. Also es kann natürlich einerseits sein, dass sie uns damit entgegengekommen sind. Andererseits könnte es natürlich auch sein, dass wir Insider-Informationen haben. Unterm Strich kann ich beides verneinen. Ja. Das ist das Gute. Was ich auch interessant fand, 7 der insgesamt logischerweise 10 Favoriten haben ihre Kämpfe gewonnen. 3 Upsets gab's. Und jetzt kommt eine Zahl, da bin ich mal gespannt, ob du die errätst. Was denkst du denn, die reine Gesamtkampfzeit netto jetzt, ja? Was denkst du, wie lang die war? Schätz mal, 10 Kämpfe. 6 Minuten. Nein, nein, Gesamtzeit, alle Kämpfe zusammengerechnet. Ach so, ich dachte, du meinst jetzt, wie viel alle im Schnitt gekämpft haben, weil zu viele. Ich praktisch nach dem Durchschnitt gefragt hätte. Weil es zu viele Finishes gab. Weiß ich nicht. Ja, schätz mal, 10 Kämpfe. 10 Kämpfe, A3 Runden. Richtig. 1 Stunde 45 Minuten und 25 Sekunden. 100 Minuten hätte ich jetzt gesagt. Naja, es ist relativ nah dran. Ja. Aber schon bemerkenswert, also wie man den Rest so eines Abends dann doch noch mit irgendwelcher Zeit oder mit irgendwelchem Material vollmüllt letzten Endes, wenn du überlegst, dass die Kämpfe an sich nicht mal 2 Stunden gedauert haben, doch, ist schon bemerkenswert. Jetzt komme ich aber zu diesem Thema mit John Jones und ich denke mal, darüber willst du mit Sicherheit auch gerne reden. John Jones, wirklich beeindruckend, was da im Octagon abging, und bevor wir über den Kampf und über John Jones und auch wollte ich nochmal auf Facebook drauf hingewiesen über die Defensivstrategie von John Jones mit seinen Fingern in Clover Teixeiras Augen. Oh fuck, ich hab's mir notiert. Du bist ein altes Schwein. Ja, ja. Bevor wir darüber reden, erstmal ein paar Fakten. Was ich ja schon. Ja, okay. John Jones, 14. Sieg. Damit hat er die meisten in der Light Heavyweight Division. Liegt damit jetzt vor Chuck Liddell und Rashad Evans. Das war sein 11. Sieg in Folge. Das ist die längste Winning Streak in der Light Heavyweight Division Geschichte, die es hier gab. John Jones ist jetzt ebenfalls auch noch gleichgezogen mit Royce Gracie, was Winning Streaks angeht, eben diese 11. Hold it. Royce Gracie für alle Gaming-Fans, PS4 und Xbox One-Fans, beim Xbox, beim UFC, EA Sports Game ist Royce Gracie als spielbarer Charakter für Vorbesteller mit dabei. Das ist doch mal was. Was denkst du, wer liegt noch vor? John Jones und Mr. Gracie, was Winning Streaks angeht? Ist eigentlich nicht so schwer. Division übergreifend. Ja, ja. GSP. Richtig, GSP und Anderson Silva. Anderson Silva ja mit 16 Siegen in Folge und GSP mit 12. Aber GSP wäre dann jetzt der Nächste, wenn John Jones... Wie findest du das, wenn man GSP einfach sagt? Finde ich super. Finde ich auch... Ich deutsch alles ein. Ja. Everything. Außerdem hat John Jones zum 7. Mal seinen Titel verteidigt. Zum 7. Ja. Mal. So oft wie kein Light Heavyweight Champion jemals zuvor. Auch hier liegen nur Anderson Silva und GSP vor ihm. Boah. GSP mit 9 Titelverteidigungen und Anderson Silva sogar mit 10. Aber beide werden im Endeffekt jetzt ihren Vorsprung nicht mehr ausbauen können. Ja, haben ja einen Titel verloren fast, kann man sagen. Doch, richtig. Jetzt, wo man es sich mal überlegt. Ja, ja. Aber es gibt noch eine Statistik, da können sie noch ein bisschen am Rad drehen. Und zwar ist das die Statistik, wie viel Titelkämpfe man gewonnen hat. Ja, da ist ja nicht die Winning Streak entscheidend, sondern einfach die Titelkämpfe, die man bestritten hat und dann dementsprechend gewonnen. John Jones hat jetzt 8 Titelkämpfe gewonnen. Damit liegt er nur, in Anführungsstrichen, auf Platz 5 hinter GSP. Der hat 12 gewonnen, Anderson Silva 11, Matthews 9 und Randy Couture, ich hätte beinahe gesagt Orton, ebenfalls. John Jones, 138 signifikante Treffer, so viel wie nie zuvor in einem Light Heavyweight Titelfight ever. Und jetzt kommt meine Überleitung, mein Überleitungsfakt. Ich glaube, wenn Glover Teixeira in den Spiegel guckt, er würde es bestätigen. Jetzt kommt mein Überleitungsfakt. Ja. Fakt, überhaupt. Takedown-Versuche gegen John Jones. 29 Versuche. Yep. In allen seinen Kämpfen. 28 erfolgreich. 28 abgewehrt. Erfolgreich abgewehrt, sagen wir es so. 96,69% Takedown-Defense. Bestwert aller UFC-Fighter ever. Jetzt meine Frage, Chris. Ist John Jones besser als Dennis Siever? John Jones ist, würde ich schon sagen, definitiv besser als Dennis Siever. Ob er besser wirklich als Nick Hein ist, das wird die Zeit zeigen. Mit E. John Jones, Ich muss dir reinreden, weil Nick Hein schreibt man mit E. A-E-I-N. Hein. Ja, ich habe ihn mit A geschrieben. Wurde ich sofort auf Twitter zurechtgewiesen. Finde ich auch gut. Bullshit muss bestraft werden. Ich schreibe doch gerade die autorisierte Biografie über ihn. Mich brauchst du nicht belehren. Das stimmt. John Jones, ich wirklich, der erst 2+ Jahre dabei ist bei diesem Sport. John Jones ist, seitdem ich gucke, Champion. Seitdem ich gucke, mochte ich ihn eigentlich nicht. Ich bin ja eh ein Freund von den Typen, bis auf Smooth Henderson, der wirklich ein unfassbar sympathischer Typ ist, den ich ja sehr mag. Aber John Jones, jetzt seit diesem Event, nicht nur wegen diesem Entrance, sondern auch wegen dieser kompletten Berichterstattung vor, danach und während. Also Post-Fight-Interview war auch wieder sehr, sehr cool von ihm. Ich mag ihn jetzt wirklich sehr. Ich fand's auch geil, dass er schon das Meistertrikot, hätte ich fast gesagt, schon vorgestickt hat. Und als kompletter MMA-UFC-Laie würde ich sagen, John Jones ist der Michael Jordan des Mixed Martial Arts. Schöner Vergleich. Der ist unantastbar, nicht nur, weil er auch farbig ist, Hashtag We're All Monkeys, und sondern der wirkt so above the game. Niemand, Glover Teixeira, ich hab gedacht, Glover Teixeira hat eine Waffe, und das sind seine Fäuste und sein Jiu-Jitsu. Aber ins Clinchen mit John Jones würde ich höchstens dir vorschlagen, weil du ja ähnlich groß bist wie John Jones. Aber ich dachte wenigstens, Glover Teixeira rammelt dem da das eine oder andere mal eine Faust in die Fresse, aber das passiert ja überhaupt nicht. Das war sowieso, ich meine, wer soll John Jones denn noch besiegen? Guck mal, was der immer macht. Er macht's immer wieder. Er nimmt das, was du am besten kannst, und setzt es gegen dich ein. Es ist so unfassbar. John Jones kämpft gegen Jael Sonnen. Alle denken, okay, also gut, Sonnen wird keine Chance haben, wenn überhaupt, dann vielleicht mit dem Wrestling. Aber ansonsten hat er keine Chance. Was macht John Jones? Out-wrestled Jael Sonnen, besiegt ihn in einem Grappling-Match letzten Endes. So, dann kommt Teixeira. Okay, Teixeira ist ein richtiger Boxer. Halt dich fest, Alter. Wenn der in die Nähe kommt von John Jones und trifft, da ist da Feierabend. Was macht John Jones? 5 Runden lang spielt er mit Glover Teixeira einen Boxkampf nach. Es ist so unglaublich. Dieser Typ ist nicht von dieser Welt. Muhammad Ali Shuffle. Hast du ihn gesehen? Den bitte? Er hat den Muhammad Ali Shuffle gemacht. Nee, ist mir irgendwie. Fünfte Runde. Ich hab's notiert als Coward Round. Nicht böse gemeint. Er ist definitiv kein Coward, sondern er ist ja viel weggerannt und so, und klar, was die Schüler hat dann auch so, was ist denn los, hast du Schiss oder was? Dabei war völlig klar, John Jones wollte jetzt nochmal so ein bisschen nochmal im richtigen Licht scheinen und wollte nochmal zeigen, wie großartig und genial er wirklich ist. Er hat dann wirklich in der 5. Runde den Muhammad Ali Shuffle gemacht, dann nochmal seine Hand ausgestreckt, wobei ich nicht glaube, dass er mit Absicht die beiden Pokes in die Eye gemacht hat, sondern er versucht den einfach auf Distanz zu halten. Moment, da muss man gleich mal einhaken. Okay. Also dieses den Gegner weghalten. Ja. Mit den, also das, der Punkt ist ja, du kannst ja deine Hand so ein bisschen ausstrecken, um deinen Gegner auf Distanz zu halten. Ja. Aber das war für mich ein taktischer Move und der hätte bestraft werden müssen. Das sehe ich definitiv so. Also das war für mich ein taktischer Move, weil er hält ihm seine Hand vors Gesicht, vors Auge. Definitiv, das stört dich. Das ist bis zum gewissen Grade ja legitim. Hat es ja dann noch abgestellt, 4., 5. Er hat es immer mal wieder gemacht. Und der Punkt ist, war es weniger geworden. Ja, ist richtig. Aber der Punkt ist doch folgendes. Der Referee ermahnt dich. Noch so ein Ding, ich zieh dir einen Punkt ab. Ja. Mein gut, der Punkt hätte jetzt am Kampfende wahrscheinlich nicht mehr viel geändert, aber am Kampfausgang meine ich natürlich. Aber auf was ich hinaus will, ist ganz einfach. Wenn du dann das weitermachst, riskierst du damit im Endeffekt, also ich sehe es so, der Referee sagt klipp und klar, okay, pass mit deinen Fingern auf, wenn du ständig vor seinem Gesicht rumfummelst und die auf seine Stirn ablegst, das will ich nicht mehr sehen. Und Jones macht es weiter. Und eigentlich, finde ich, hättest du dann, also nach dem 3. Mal oder 4. Mal, und Teixeira hat sich ja gar nicht mehr beschwert, sondern hat es halt einfach über sich ergehen lassen. Ich hätte es aber gemacht, wäre ich Teixeira gewesen, auch wenn es kein Poke in the Eye gegeben hätte. Bin ich ganz ehrlich, bin ich so ein Arschloch. Der Punkt ist doch folgendes. In der UFC, das, was ich immer sage, gibt es dieses, da gibt es mir zu viel Graubereiche. Ich meine, es gibt doch eine Regel. Also, jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, wenn du dich am Käfig festhältst bei Takedown-Versuchen. Das haben wir jetzt auf der Card auch gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Kampf das war. Da war das nicht gegen, das war nicht im Brennerman-Kampf. Es gab auch wieder einen Kampf, wo sich einer, also wirklich richtig mit beiden Händen am Käfig festgekrallt hat. Und normalerweise musst du da viel krasser bestrafen. Entweder direkt einen Punkt abziehen oder so. Aber dieses Schwammige, das nutzen natürlich dann solche... Ich finde auch grundsätzlich zu schwammig, dass es auch ruhig, meiner Meinung nach, ich habe da jetzt kein Beispiel vor Augen, aber in der Vergangenheit kam es mir öfters so vor, dass es auch ruhig mal eine 10-8 geben kann, ohne einen Knockdown. Ja, das ist sowieso auch, also in diesem Kampf gab es da mit Sicherheit... Ich finde, ein Knockdown... Oder ein 10-8 kannst du auch geben, wenn du deinen Gegner nicht niederstreckst. Finde ich schon. Wenn du ihn komplett überlegen bist und ihn komplett dominierst. Also ich habe das Gefühl, dass es nur 10-8 gibt, wenn du noch wirklich das ein oder andere Mal niedergeschlagen hast. Ja, und selbst dann nicht. Also selbst dann hast du es ja schon oft erlebt, dass es noch eine 10-9 Runde gibt. Ja, aber also prinzipiell nochmal zurück zu diesen dieser Augenpieks-Geschichte da. Also alles Augenwischerei. Ja, es war absolut. Besser hätte ich es nicht auf den Punkt bringen können. Aber letzten Endes, glaube ich, war es ein taktisches Mittel. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, da muss halt Teixeira einen Weg finden, da sich nicht von beeinflussen oder beeinträchtigen zu lassen oder keine Ahnung, irgendwie abzustellen. Der Punkt ist hier, dass es ja John Jones gar nicht nötig hätte. Also sind wir uns, denke ich, mal einig. Also er hat sind das schon... Dirty Moves, Dirty Games, nee, oder? Na, er lotet die Graubereiche aus. Blödes Beispiel, blöde Analogie, ähnlich wie Red Bull. Die haben ja auch immer mit irgendwelchen Schlitzen und irgendwelchen noch einen kleinen Flügelchen nochmal Grauzonen der Formel 1 ausgelotet, bis sie dann irgendwann wegrationalisiert wurden. Wo du hin? Ja, wie das Red Bull Formel 1 sind. Das hat ja auch ewig immer irgendwie Sachen angebaut, die nicht verboten waren, aber auch nicht unbedingt erlaubt waren. Ja. Ich tue mich da ein bisschen schwer mit der Analogie. Ja, richtig, richtig. Aber ich glaube, dass dieses ganze Zeit im Gesicht rumfuhrwerken, das ist eine Grauzone. Nee, eigentlich ist es keine Grauzone. Eigentlich gibt's die Regel, dass die Finger nichts in den Augen deines Gegners zu suchen haben. Okay, ja. Also, eigentlich ist es keine Grauzone, aber gut. War es dann der Respekt vom Referee? Wie heißt denn der Rasierte nochmal? Dan Magliata. War das denn Magliata? Okay. War das der Respekt vom Champion? Dass er ihm wirklich, er hat ihn in der ersten oder zweiten Runde, ich weiß es nicht mehr, ich glaube, es war die zweite, ihn ermahnt, nach dem zweiten Poke, wo auch Teixeira zurückgegangen ist und gesagt, hier, ey, das tat aber jetzt weh. Er hat zu ihm gesagt, ich zieh den Punkt ab, mein Früchtchen. Möglicherweise ist es vielleicht Respekt vom Champion, aber in dem Fall glaube ich auch wirklich, ich meine, erstens mal hat sich Teixeira nicht mehr großartig beklagt. Ja, also es war jetzt nicht so, dass er ständig ans Auge gefasst hat und ja. Mit dem Referee Augenkontakt gesucht hat und zum Beispiel mal angedeutet hat, hey, er macht's die ganze Zeit wieder. Und ich denke mal, darauf wird der Referee in dem Fall auch achten. So, jetzt hat er halt das vielleicht gesehen und sich gedacht, na gut, er kommt damit klar und was soll ich jetzt da machen? Und dazu kommt ja, dass diese Aktion, das muss man, eigentlich darfst du es nicht mitbewerten, aber man kann es jetzt, sag ich mal, mit in die Bewertung mit einfließen lassen, dass die Aktion jetzt am Kampfausgang wahrscheinlich relativ wenig geändert hätte. Also wenn er die Hände da oben nicht hätte halten dürfen, da bin ich mir sicher. Denn hier, also in diesem Kampf, fand ich, hat man einfach gesehen, wie John Jones, glaube ich, dieser Division langsam aber sicher entwächst. Weil ja, Weiß nicht so richtig, wer ihn besiegen soll. Also letzten Endes kommt jetzt Gustafsson. Jo. Es ist im Gespräch im Oktober in Schweden in ein Stadion zu gehen, ja. Da eine Pay-Per-View stattfinden zu lassen. Dana White, mir fiel später noch ein, dass es eigentlich Quatsch ist, hat ja noch erzählt, dass er um 4 Uhr nachts dieses Event gerne abhalten würde, damit praktisch diese Zeitverschiebung nicht ins Gewicht fällt für die Pay-Per-View-Buys in den USA. Und hat das begründet, dass man das ja auch in Schweden großartig zu dieser Jahreszeit machen kann, weil es ja diese Midsommar heißt das, oder? Gibt. Aber das spielt überhaupt keine Rolle. Also gibt es irgendwo eine Regel, dass du nicht im Dunkeln kämpfen darfst? Also selbst wenn es das nicht gäbe jetzt, ja, es muss ja nicht hell sein draußen, um. Nee, es muss ja nicht hell sein draußen, aber ich könnte mir gut vorstellen, ja, ich weiß nicht, ist das nicht in Schweden auch ein bisschen frisch? Ja, na? Also da mache ich mir jetzt nicht so viel Sorgen. Also, weil ich sehe es dann immer so, also du hast ja diesen Oktagon, da kannst du relativ. Ja, okay, dann sehen die Leute wieder nichts mehr. Musst du halt diesmal dann irgendwie den Ring oder den Oktagon in Brand setzen oder was? Naja, oder wie ich es bei der WrestleMania Non-PG-Ausgabe hier bei MMAradio.de schon mal erzählt habe, die WWE hat tatsächlich zu WrestleMania 29 beheizte Ringpfosten gemacht. Also da kam Luft raus, die das Zentrum des Rings beheizt haben. Ob das jetzt im Oktagon technisch möglich ist, das weiß ich nicht, aber ich glaube, es ist schon irgendwie möglich, den Ring, das Oktagon irgendwie zu beheizen. Ich meine auch, irgendwie mal mitbekommen zu haben, als es in der Imtech-Arena diesen Klitschko-Boxkampf gab, da war der Boxring auch beheizt. Ja, von unten, also, glaube ich. Ich glaube, das, also mal kurz was zu den Temperaturen. Ich habe das mal gerade nachgeschlagen und habe herausgefunden, dass die durchschnittliche Temperatur im Oktober in Göteborg bei 11 Grad liegt, in Stockholm bei 9. Das ist aber allerdings die Höchsttemperatur, die da so, also es ist nicht die durchschnittliche, sondern die Höchsttemperatur, lese ich gerade. Die Minimaltemperatur liegt bei 6 Grad im Oktober, 5 Grad in Stockholm, aber wir beschränken uns jetzt einfach mal auf Göteborg. Es gibt 4 Sonnenstunden, das ist auch fast gar nicht so viel, 12 Regentage, naja gut, aber das ist eigentlich wurscht. Also es ist definitiv kalt, das können wir mal festhalten. Also die Frage ist halt, machen Sie es im Oktober in Schweden. Also ist das wirklich realistisch? Das kann ich mir. Also diese Temperaturgeschichte. Die hast du gar nicht bedacht, ne? Das darfst du nicht außer Acht lassen. Nee, in so einem Stadion. Ich meine, gut, wenn es draußen. Ich meine, um 4 Uhr morgens hat es da keine 11 Grad. Da hat es 6 Grad vielleicht, wenn du Glück hast. Ja. So. Und dann kommt zwar noch das Geleuchte da dazu. Ist das Stockholm Stadium nicht zu? Moment, muss ich mal kurz googeln. Du googelst, ob das zugeht. Aber es kommt zwar noch die Leute dazu, das Licht mit dazu, aber mehr als 15, 16 Grad wirst du da drinnen auch nicht generieren können. Glaube ich nicht. Also wir haben ja heute schon mal darüber gesprochen und da bin ich ja fest davon ausgegangen, dass sie das in dieser neuen Stockholmer Arena machen mit diesem riesigen Halo drumrum, wie man es aus den NBA-Stadien kennt, mit diesen Anzeigetafeln, die ja um die Tribüne rumgeht. Also das Ding passt wirklich 60.000 Leute. Und ich guck mal schnell, ob... Ja, willst du da auch machen. Ich habe das Intro ja heute Abend fertig gebastelt. Und da hat das auch ein Journalist nochmal gefragt, ob er ins neue Stadion gehen will, da in Stockholm. Und da hat er gesagt, ja, das wird man machen. Also, es ist im Gespräch, dass es sowas geben könnte, aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ich weiß auch nicht, also ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass sie das machen. Es spricht so viel dagegen, dass mit dieser komischen Startzeit, dann, dass es kalt ist, dann wurde auch bei der Pressekonferenz relativ sinn erfüllt. Ricky, ja? Breaking, das ist die Friends Arena, ja, zu gut. Stockholm, ist eigentlich ein Fußballstadion, hat 325 Millionen Euro gekostet in der Erbauung. Und jetzt kommt's, Ricky, es ist schließbar. Es hat ein Dach, es kann wie die Veltins-Arena zugemacht werden. Das wäre natürlich ideal. Es ist halt die Frage, ja, wie viel, also ist das okay überhaupt? Es kann ja sein, dass du auch gut bei 18, 19 Grad kämpfen kannst. Also, weißt du? Ey, das Ding ist schließbar. Ey, mach das Ding zu, heiz das Teil, wir haben kein Problem mehr. Wir haben dann eine Halle. Okay, haben wir. Also, ja, was dann noch dagegen spricht, wie gesagt, ist die Startzeit. Ja. Der Markt in den USA ist der wichtigste für die UFC. Da muss man also dann irgendwie einen Weg finden, dass, also in Europa um 4 Uhr ein Event anzufangen, halte ich für ein bisschen riskant. Mhm. Andererseits musst du es, wie gesagt, irgendwie so machen, dass die Amis auch gucken können. Oder du sagst ja halt, komm, scheiß drauf. Wir beginnen um 0 Uhr oder also die Maincard. Wir beginnen um 0 Uhr, das ist zwar früh für die Amis, aber das ist so ein Kompromiss, sage ich jetzt mal. Ja. Dann würde es so gegen 2, 3 den Main Event geben. Damit könnte ich mir ich habe gerade noch mal die Kapazität geguckt, bei Fußballspielen 51.060 und bei Konzerten, im Prinzip wäre es ja wie ein Konzert und du kannst ja das Spielfeld auch nutzen, das wären tatsächlich 67.500 Plätze. Das wäre das Rekord für die Promotion. 67.500 Zuschauer? Ja, das glaube ich nicht, weil ich weiß gar nicht, was damals in Toronto war, muss ich ganz ehrlich sagen. Müsste ich jetzt UFC 100, meinst du? Jetzt warte mal. Ich finde das auch gar nicht so wichtig, wie viele Leute da reingehen, um ehrlich zu sein. Das finde ich überhaupt nicht so wichtig. Ich würde es viel wichtiger finden, dass die so einen wichtigen Kampf und so eine wichtige Card nach Europa verlegen würden, dass sie das theoretisch, sag ich mal, andenken. Das finde ich so geil. Mhm. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also 55.000 waren damals in Toronto. Siehst du, knacken wir den Rekord. Naja, abwarten. Wie gesagt, ich kann es mir nicht vorstellen. Was auch angesprochen wurde, war ja, ob das nicht unfair wäre dem Champion gegenüber John Jones. Der hätte ja definitiv dadurch einen Nachteil. Da hat Dana White zwar gesagt, ja gut, also seit wann entscheiden bei uns die Angestellten, wo sie kämpfen müssen? Das machen immer noch wir. Aber ich denke mal, dass man da auch auf ihn hören würde. Denke ich schon. Ja. Und die Toronto Card war natürlich 129 St. Pierre gegen Jake Shields, falls sich das nochmal jemand irgendwie bei YouTube raussuchen will. Ja, die Frage bleibt allerdings bestehen. Also ich leg mich fest, ich glaube, wenn es in Schweden ist, okay, vielleicht hat Gustafsson dann eine größere Chance, aber wenn es eine ganz normale Las Vegas-Card wird, glaube ich nicht, dass Gustafsson Jones besiegen kann. Weil ich glaube, dass John Jones nicht nochmal dieselben Fehler machen wird. Und das, was Goldie und Joe Rogan ja auch gesagt haben, der Typ wird wirklich von Kampf zu Kampf besser. Er hatte jetzt einmal so einen schwächeren Kampf, der aber immer noch Kampf des Jahres war. Ja, aber aus seiner Sicht war es ein schwächerer Kampf. Das muss man sich dann auch mal vorstellen. Daraus wird er gelernt haben. Natürlich wird Gustafsson daraus auch gelernt haben. Aber Jones ist so stark, wirklich als MMA-Fighter, einfach überall, in allem, was du brauchst in diesem Oktagon, dass ich glaube, dass er immer eine Antwort finden wird auf das, was Gustafsson ihm entgegensetzen wird. Ich finde auch, ab Runde 4 haben wir den perfekten MMA-Fighter gesehen. Er hat ja Glover Teixeira dann komplett mit seinen eigenen Waffen auseinandergenommen. Er hat ihn an den Käfig gedrängt, ihn zugedeckt mit Fäusten, mit Elbow-Fäusten-Kombinationen. Das eine oder andere Mal kam auch ein Flying Knee, welches natürlich nicht gesessen hat, aber er hat es versucht. Also es ist ein Genie, der Typ, muss ich ganz ehrlich sagen. Großartig. Ja, ist natürlich die Frage, ob es jetzt irgendwie daran lag, was ja danach auch bekannt wurde, dass Teixeira sich ja an der Schulter verletzt hat. Ja. Ich meine, das wird schon auch dazu beigetragen haben, dass es nicht ganz so gut für ihn lief. Aber man muss fairerweise sagen, die Verletzung ist im Kampf ihm zugeführt worden von John Jones. Und darauf kommt es ja letzten Endes auch an, dass du deinen Gegner dann irgendwie außer Gefecht setzt. Völlig richtig. Also da kannst du jetzt nicht sagen, ja, der hat Pech gehabt oder so, sondern so läuft's halt ganz einfach. Und bleiben wir mal noch bei diesen Leuten, die für John Jones in Zukunft jetzt in Frage kommen werden. Also Daniel Cormier gegen Hendo steht an. Der Gewinner wird dann auf Jones gegen Gustafsson treffen. Gehen wir jetzt mal blauäugig von DC aus. Ja, würde ich auch sagen. Natürlich, wahrscheinlich der beste Wrestler im Light Heavyweight. Ja. Aber ich habe auch das Gefühl, dass John Jones dann halt mit ihm halt einfach wrestelt. Ich glaube, der macht, ja, ich glaube aber nicht, dass er die Leute mit den eigenen Waffen schlagen will, sondern er will sich selbst testen. Ah, okay, jetzt kommt Chael Sonnen. Er gilt als einer der besten Wrestler im Business. Okay, da mache ich mit. Ich bin da bestimmt noch besser. Das ist die Frage. Ob er so rangeht oder ist auch egal, wie er es macht. Allein der Fakt, dass er es kann, ist das Phänomenale. Ja. Also bei DC, das ist halt das Ding. Ich meine, bei Daniel Cormier, da fehlt jetzt so ein bisschen die Competition, die ich jetzt zu Rate ziehen könnte, um einzuschätzen, wie er sich als 205er so macht. Also auch jetzt gegen Dan Henderson, ich weiß nicht, ob das ist der Gradmesser ist, den ich jetzt noch brauche. Ich meine, klar, Dan Henderson ist eine Legende und so weiter und so fort, aber wird ein schöner Kampf, glaube ich. Aber. Ich gehe aber davon aus, dass kaum jeder wenig Probleme hat. Das ist halt erinnert mich so ein bisschen an so eine Frank Mir-Geschichte, als er zur UFC kam, als er dann gegen Frank Mir antreten musste. Also das ist zwar, ja klar, das ist eine Legende und der hat's auch drauf und wissen wir alles, aber ist halt einfach nicht in seiner Prime und ich weiß es nicht. Ich persönlich würde gern Anthony Johnson gegen Daniel Cormier sehen, bevor ich einen der beiden, ja, da sind wir nämlich schon bei Anthony Johnson als möglichen Herausforderer für John Jones, bevor ich einen der beiden gegen John Jones sehen will, will ich Anthony Johnson gegen Daniel Cormier sehen. Dann hätte ich für mich so... Ach, du willst Rumble erst gegen DC sehen? Ja. Wäre ein fucking Fight, Alter. Ich möchte nicht sehen den Kampf, weil ich möchte, dass keiner von beiden sein Momentum verliert, paradoxerweise. Ist komisch, oder? Aber na, der Punkt ist halt, dass Daniel Cormier für mich bislang einfach noch nicht die Competition. Ja. Also im Light Heavyweight. Er nimmt aber aus dem Heavyweight ein definitives Momentum mit. Ja, klar, aber es ist halt nochmal anders im Light Heavyweight. Und ich fand jetzt auch im Heavyweight ist die Competition, die da vorherrscht, ja auch nicht so extrem stark. Wen hat er da besiegt? Zuletzt Josh Barnett? Nee, warte mal. Gucken wir mal nach, dass wir mir keinen Bullshit erzählen. Wo ist er denn? Daniel Cormier, den wähle ich jetzt mal aus. Jetzt gucken wir mal, wen er da zuletzt besiegt hat und wie wir die Kämpfe einschätzen. Also Patrick Cummins, das war für den Arsch. Roy Nelson, das war schon Roy gut. Nelson, genau, ja. Ja, aber Roy Nelson ist halt dieser typische Gatekeeper. Das ist der Mann, der dafür sorgt, ob du ein Top 5 Heavyweight bist oder nicht. Frank Mir war, glaube ich, schon durch, die Nummer. Davor gegen Dian Staring. Josh Barnett, genau, war bei Strikeforce, als er den besiegt hat. Antonio Silva hat er besiegt. Ich meine, klar, er hat keine schlechten Gegner vor die Fäuste bekommen, aber halt definitiv kein John Jones. Also, und auch definitiv, glaube ich, kein Anthony Johnson, so wie er jetzt am Samstag drauf war. Deswegen, ich würde... Also ich glaube auch, die beiden stärksten, ich glaube nicht, Rumble Johnson, den habe ich jetzt erst einmal gesehen, aber ein DC kann, glaube ich, ein John Jones extremst gefährlich werden. Also ich glaube, dass das der letzte große Mann ist hier in der Division, der Light Heavyweight Division, die John Jones gefährlich finden. Anthony Johnson, ich glaube, der ist zu... DC hat auch keine große Reichweite, aber er kommt halt durchs Wrestling. Rumble Johnson, ich fand den Fight großartig am Samstag. Ich fand ihn wirklich großartig. Ich fand auch Johnson danach, ob er geläutert ist oder so, keine Ahnung. Ich fand das auch recht sympathisch, wie er sich gegeben hat und so. Fand ich super. Aber ich glaube, Johnson wird weggefrühstückt von John Jones. Das glaube ich schon. Der wird weggestrikt. Ja, also ich würde jetzt auch davon ausgehen, dass Anthony Johnson sich zumindest mal sehr schwer tun würde mit John Jones. Mhm. Aber ich kann jetzt natürlich nur davon ausgehen, wie der Kampf am Samstag lief. Und das war schon sehr beeindruckend. Also deswegen, ich sag ja, ich würde es gut finden, wenn Hendo seinen Kampf jetzt verliert gegen DC. Und dann machst du DC gegen Anthony Johnson. So, das würde ich wirklich gut finden. Und das ist unser Number One Contender-Kampf für den Sieger aus Gustafsson gegen John Jones. Ja. Das würde ich super finden. Und was zu DC gegen John Jones? Also ich glaube auch, dass das schwer werden würde für John Jones, habe ich aber auch bei Teixeira gedacht. Ich dachte wirklich, John Jones muss aufpassen, dass er nicht zu nah rankommt, weil wenn Teixeira mal eine raushaut, dann ist Feierabend. Aber tja, da kann man fast schon sagen, habe ich mich getäuscht. Und prinzipiell sage ich auch, DC wäre also wirklich ein extrem gefährlicher Gegner für John Jones. Einfach durch das Wrestling. Mhm. Einfach durch das Wrestling. Aber du musst halt erstmal rankommen. Ich meine, Jon Jones hat kaum Leg Kicks gezeigt am Samstag und hat seine Reichweite. Wenn zum Show. Er hatte diese Spinning Kicks, war noch eher Show, oder? Ja, möglicherweise. Aber er hat ja eigentlich nur mit seiner Reichweite jetzt, eben nicht mit seiner Reichweite gearbeitet. Die würde er vielleicht dann gegen DC eher einsetzen, und um ihn so ein bisschen auf Distanz zu halten. Und das kann er halt so gut wie sonst keiner in der UFC oder überhaupt im MMA-Sport. Also das ist schon outstanding, was Jon Jones da zeigt. Und die Frage muss definitiv gestellt werden, ob er nicht, also es ist für mich schwierig, aber ich tendiere wirklich dahin zu sagen, dass er der ist der Größte aller Zeiten. Überleg mal, wie jung der ist. Der ist noch nicht mal 30, der ist 27 oder so. 26 ist er. Und überleg dir mal, was für Records der da aufstellt mittlerweile. Ich meine, ja, Anderson Silva war 38, als seine Winning Streak beendet wurde. Da hat Jon Jones noch 10 Jahre Zeit. Mehr. Es ist nicht gesagt, dass er die Winning Streak so lange aufrecht erhält und auch so lange kämpfen wird. Aber im Business ist, ja. Man muss sich einfach mal vorstellen, wie schnell der wie viel gelernt hat, unbesiegt, und diese Hammer-Niederlage, die finde ich, das ist für den Arsch. Er ist im Endeffekt unbesiegt und er hat eigentlich bis auf den Gustafsson-Kampf nie Probleme gehabt. Und selbst in diesem Kampf gibt es überhaupt keine zwei Meinungen. Den hat er zum Schluss dann klar gewonnen. Drei Runden hat er für sich entschieden. Ja. Das ist so beeindruckend. Und es gibt ja immer so dieses, wenn du keine Competition hast, dann wird die Division langweilig und so. Finde ich nicht. Ich bin auf jeden Kampf mit Jon Jones unheimlich gespannt, weil ich immer wieder Lust darauf habe zu sehen, was er sich wieder Neues hat einfallen lassen. Mhm. Weil es ist ja zum Beispiel nicht so wie bei den Klitschkos, dass es einfach keinen Gegner gibt, der theoretisch mithalten könnte, sondern er hat ja wirklich starke Gegner. Ist ja nicht so, dass das alles Pfeifen sind. Teixeira, überleg mal, bin ich bei meinem Fact-Table jetzt hier. Teixeira hat seit März 2005 keinen Kampf mehr verloren. 20 Kämpfe in Folge hat Glover Teixeira gewonnen. Niemand konnte Glover Teixeira in 9 Jahren besiegen. Und Jon Jones hat diesen Typen, also, der hat mit dem gespielt. Ja. Das ist so beeindruckend gewesen. Also ich saß da teilweise wirklich mit offenem Mund vorm Fernseher. Ja. 3318 Tage war Glover Teixeira unbesiegt. Das ist Wahnsinn. War sehr, sehr beeindruckend. Bin gespannt, wie es weitergeht mit Johnny Bones. Das fand ich schon ziemlich cool. Sein ganzes Auftreten, alles hervorragend. Es für mich, also nach diesem Wochenende sage ich, ist das für mich die Nummer 1 hinter Ronda Rousey, was so Face of the Company angeht. Ja, beide, wenn wir es jetzt mal so ausdrücken wollen, Heels, ne? Also, wenn man es jetzt mal so sagen möchte, beide nicht die allersympathischsten jetzt von der Crowd. Ich feiere beide ab, aber ich weiß gar nicht so sehr, ob Ronda so gehasst wird oder so. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, das ist vielleicht noch so ein bisschen rübergeschwappt aus der Tate Rousey-Staffel, Ultimate Fighter, weil gegen Sarah McMahon war es nicht mehr ganz so krass. Also da haben sie, glaube ich, eher geboot, weil sie mit der Stoppage unzufrieden waren. Aber müssen wir mal abwarten jetzt. Ja, sie haben geboot bei Tate Rousey, weil Tate ihr den Handschlag angeboten hat und sie sich umgedreht hat. Ja, das war zum einen. Und dann hat sie doch diesen Kampf gehabt gegen Sarah McMahon, wo sie diesen Körpertreffer gelandet hat und Herb Dean den Kampf für den einen oder anderen zu früh abgebrochen hat. Und da haben die Leute ja dann auch geboot. Ich bin jetzt mal gespannt gegen Alexis Davis, wie sich das dann verhält. Und auch bei Jon Jones, ich meine, irgendwann werden die Leute, also, und wenn sie nur kommen, um ihn zu hassen, ist doch scheißegal. Hauptsache, ruft Reaktionen hervor. Das Schlimmste ist, wie man ja immer so schön sagt, keine Reaktion zu ziehen. Ob du gehasst wirst oder geliebt wirst, ist immer großartig, aber wenn du den Leuten scheißegal bist, wie, jetzt kommt's, Han Barrow, dann ist es ein Problem. Also, was mitbekommen in der Newsausgabe jetzt hier, die ich ja am Samstag, falls es jemand noch nicht mitbekommen hat. Ja. Es gibt jetzt News, MMA Radio, UFC News, gibt's natürlich ganz normal ja auch über die Seite zu konsumieren, findet er schon selber raus. Und Hannon Brown hat sich ja darüber beschwert, dass er zu wenig Kohle kriegt. Hast du gehört? Ja, habe ich gehört, ja, habe ich mitbekommen, ja. Er kriegt zu wenig Geld und die UFC soll sich mal daran erinnern, nach dem Kampf gegen TJ Dillashaw, dass genau, er ihnen hier die Card gerettet hat. Und da fand ich Dana Whites Reaktion halt hervorragend, als er dann so meinte, also wenn die Leute schon so oder die Kämpfer so anfangen zu reden, das ist kein gutes Zeichen. Das ist kein gutes Zeichen und es hörte sich wirklich stark danach an, dass nach UFC 173 gegen TJ Dillashaw, ne? Ja. Dass er da nochmal mit Dana White ins Gericht gehen will. Und ich glaube, da kann man schon im Grunde genommen den Kürzeren ziehen gegen Dana White. Ja, man muss es halt einfach auch mal realistisch sehen, finde ich. Also es ist ja, er hat überhaupt kein Argument, jetzt aktuell sich da irgendwie als großer Zampano aufzuspielen, weil seine Pay-Per-Views halt nicht drawn. Also wir werden das jetzt sehen bei 173. DC gegen Hendo. Ich meine, Hendo zieht schon. Das darf man nicht unterschätzen. Also der ist ein bekannter Name und die Leute werden sich diesen Kampf angucken. DC für die eingefleischten Smarties jetzt, glaube ich, auch ein Name, der zieht. Ich freue mich mehr aufs Co-Main-Event als auf Han Burrow, muss ich sagen. Also ich freue mich halt auf TJ Dillashaw. Ich finde TJ Dillashaw nach der Mike Easton-Performance so geil, aber ich vermute einfach, dass es gegen diesen also auch eigentlich abartigen Kämpfer nicht reichen wird. Han Burrow ist so ein bisschen... In Bantamweight ist das, wenn, korrigiere mich, Bantamweight Champion ist Han Burrow, ne? BB, ja. Daran merke ich mir das mal so ein bisschen. Ich bin einfach ein Füchsel bin ich. Der ist da so ein bisschen der John Jones, definitiv. Hat Uriah Faber, der Number One ranked, war zerstört. Da war natürlich vorher verletzt, wie wir dann rausgefunden haben, aber er hat ihn komplett zerstört, sind wir mal ganz im Ernst. Selbst wenn irgendwie das anders gelaufen wäre. No excuses, Han Burrow ist so ein bisschen der John Jones in seiner Division. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Han Burrow, der geht mir so auf Vernüsse. Ich sehe es mir ganz gerne an, weil der wirklich so over the Division ist. Das ist, finde ich, ganz cool so. Aber ganz im Ernst, also da freue ich mich auch nicht drauf, das Main Event. Aber ich finde seine Kämpfe eigentlich immer geil. Also ich gucke mir Han-Burrow-Kämpfe gerne an. Deswegen, klar, es ist jetzt nicht so ein John Jones gegen Glover Teixeira-Feeling. Bei 173. Ja. Aber ich freue mich trotzdem, wie gesagt, darauf, dass Dillashaw diese Möglichkeit jetzt hat. Das Problem ist halt, bei TJ Dillashaw, ich glaube nicht, dass er ihn ausnocken kann. Und über 5 Runden wirst du gegen Han Burrow Probleme haben. Ich guck gerade mal Dillashaw, obwohl er hat auch Hugo Viana ausgenockt in der ersten Runde. Er hat davor Isel Tamura in der zweiten Runde ausgenockt, davor Submission-Sieg gegen Won Lee, der ja auch in Berlin dabei ist. Won Lee haben wir ja letzte Woche noch erzählt. Nicht vergessen, kauft eure Karten. UFC in Berlin, einmalig. Nur einmal kommt die UFC wieder zurück. 2014. Im Mai, am 31. Also holt euch eure Tickets und am besten macht ihr das über mmaradio.de und klickt auf einen der ungefähr gefühlten 3 Millionen Banner. Was hat er sonst noch so? Submission gegen Von Lee, habe ich gerade gesagt. Und TKO, ach, das war ja eine Niederlage gegen John Dodson beim Ultimate Fighter Finale, genau. Also gut, er hat Vienna ausgenockt, er hat Tamura ausgenockt. Bitte? Ist John Dodson nicht Flyweight? Ja, die Division kam erst später dazu. Guck mal. Also das hat sich dann später erst so ergeben. Und Dodson ist dann praktisch runtergegangen. Ja, also ja, ich glaube trotzdem nicht, dass er Han Burrow ausnocken kann, aber ich vermute fast, dass du irgendwie so ein Submission oder... Ich meine, die Jungs von Alpha Male sind alles gute Wrestler, man darf das nicht unterschätzen, aber ich meine, der Faber, der hat zweimal versucht und zweimal kürzeren gezogen. Bin gespannt. Ich bin einfach schon gespannt auf diesen Kampf, muss ich schon sagen. Also so richtig kalt lässt er mich nicht, aber da stellt sich natürlich dieselbe Frage, was kommt nach TJ Dillashaw? Rafael Assunção, war der nicht next in line? Der wäre dann, wenn die UFC dazu steht, der nächste. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich werf mal hier den Namen Dominic Cruz ins Rennen. Also, oh ja, also die alte Leier. Dass ich den überhaupt noch mal sehe, bevor ich überhaupt versterbe oder nicht mehr gucke oder was weiß ich. Kann er ja nichts dafür. Naja. Ah, also es gibt nicht mehr allzu viele. Rafael Assunção wäre der nächste, wenn er fit ist. Und dann musste aber schon in diese Dominic Cruz Kiste greifen, weil Faber zweimal besiegt. McDonald bereits besiegt und McDonald hat gegen Faber verloren. Eddie Wineland besiegt. Er hätte dann TJ Dillashaw besiegt. Mitsugaki, nicht die richtige Competition. Alcantara, nicht die richtige Competition. Hat doch erst verloren, Alcantara, oder? Mike Easton, weiß ich jetzt gar nicht, müsste ich mal kurz nachgucken. Yuri Alcantara, auch in Berlin ja dabei, wisst ihr ja, und zwar gegen Chris Won Lee. Alcantara hat zuletzt gewonnen gegen Wilson Hayes und davor hat er gegen Uriah Faber verloren, so war es. Ich komme bei diesen ganzen Silvers und Alcantaras, da komme ich ein bisschen durcheinander. Alcantara ist ein, also das muss man auch nochmal sagen, für Berlin wieder ein geiler Kämpfer. Also Alcantara galt so als letzter Prüfstein für Uriah Faber, ja, bevor er dann letzten Endes wieder oben angreifen durfte. Mhm. Also Alcantara ist legit, absolut. Weil das weiß ich noch, da hieß es so, okay, wenn Faber jetzt hier den Alcantara besiegt, dann Kampf gegen McDonald und der Sieger trifft auf Hannon Brown. Und so haben sie es ja dann auch gemacht. Also das ist auch wieder ein geiler Kampf für uns Deutsche hier, die UFC in Berlin dann mitverfolgen, hoffentlich. Ja, aber wie gesagt, Alcantara ist aus meiner Sicht auch noch lange nicht da, um einen Hannon Brown zu besiegen. Dazu muss er jetzt erstmal ein paar Mal in der UFC gewinnen. Mike Easton kannst du vergessen. Und dann kommt halt schon Dominic Cruz. Ist halt so. Dann hast du Alex Caceres, der zwar stark ist, also was heißt stark ist, uns zuletzt gut gefallen hat. So möchte ich es mal sagen. Aber das ist alles noch viel zu weit weg von einem Titelkampf gegen Hannon Brown. Also die Division hat aus meiner Sicht eher das Problem, Gegner zu finden für ihren Champion. In der Light Heavyweight Division sehe ich das absolut nicht. Also möglicherweise Dana White gar nicht so abgeneigt, dass Hanbrow sagt, nö, dann packe ich die Koffer. Dann hätten wir eigentlich eine florierende, geile Division ohne ihn. Nee, ich glaube nicht, dass das so viel Sinn macht. Weil du willst eigentlich keine Division, wo der Titel ständig wechselt. Also ich finde es schon geiler, wenn du einen Champion hast, der... Am besten finde ich es natürlich, wenn du so eine Rivalität hast wie mit Junior Santos und Cain Velasquez. Das ist natürlich das Geilste. Aber ich finde es auch gut, wenn du so jemanden hast wie John Jones, der dasteht und seine Gegner reihenweise besiegt. Also ich finde es schon okay. Gefällt mir besser, als wenn es so hin und her geht. Mal abwarten, wie es jetzt im Welterweight wird. Weil da hast du halt dann wirklich mal 5, 6, vielleicht sogar 7 Leute. Man könnte argumentieren, vielleicht sogar 8, Matt Brown noch mit dazu, die alle, da kannst du auch weitermachen, wenn Gastelum weiter so macht, dann hast du 9, also die alle auf einem sehr hohen Level agieren. Und unter Umständen, sag ich mal, hast du da 4, 5 Leute, die den Titel halten könnten. Und ich weiß nicht, ob dir das so viel Spaß macht, wenn nach jedem Titelkampf ein neuer Champion dasteht. Und das kann ich mir vorstellen in dieser Welterweight-Division. Hendricks, nächste Titelverteidigung, unter Umständen gegen Rory McDonald oder Tyron Woodley. Ja, die kämpfen ja gegeneinander. Mit Woodley bekommt er arge Probleme. Das ist die Frage. Rory McDonald, wo habe ich das neulich gelesen? Das fand ich gar nicht so blöd. Irgendwo habe ich das neulich gelesen. Rory hat so ein bisschen versucht, wie GSP zu kämpfen. Und ist damit auf die Fresse gefallen und hat sich jetzt da so ein bisschen wieder neu aufgestellt. Jetzt gegen Tyron Woodley bei 174. Der Gewinner trifft auf Hendricks. Vermute ich mal, dass der Gewinner dann auf Hendricks trifft. Also, das könnte schon wieder so ein Kampf werden, wo der Titel dann wechselt. Ja? Ich weiß nicht, ob das so viel Spaß macht. Ich bin da eher dafür, dass du. Aber Welterweight ist ja sowieso ganz geil. Ja, klar. Die Kämpfe sind gut, machen Spaß. Also, von daher geht es schon. Kann man sich nicht beschweren drüber. Ja, ist dir sonst noch was aufgefallen bei 172? Natürlich, Chris. Ich habe dir gesagt, Prelim, Fight Pass Prelim, muss man sich mal angucken. Chris Beal hat mir ganz gut gefallen im Haus, hatte Pech, habe ich dir erzählt, mit seiner Handverletzung. Hast du die Fight Pass Prelims gesehen? Ich hab Danny, wie hieß er? Castillo. Ah, genau, Danny Castillo. Chris Beal gegen Patrick Williams habe ich nicht gesehen. Ich habe Danny Castillo gegen Brenneman gesehen. Moment, warte. Chris Beal gegen Patrick Williams, das ist deine Aufgabe für diese Woche. Du musst dich den ganzen Kampf angucken. Aber es wird tausendfach dieses GIF geben, wie Chris Beal. Ich sag jetzt einfach mal, wenn der Storky doch mal so nett ist und das GIF an den Chris schickt, wie Chris Beal Patrick Williams ausgenockt hat. Vielleicht kriegt das jetzt sogar live hin, Chris, dann kannst du dir das mal kurz angucken. Das ist ein Knockout gewesen, also definitiv ein Kandidat für Mitarbeiter des Monats April. Könnte ich dir schon mal versprechen. Großartig gemacht. Wirklich toll. Und habe ich vorher gesagt. Erinnerst du dich? Mhm. So, kann ich es mir schnell angucken? Ah, hat er schon geschickt? Ja, klar. Nö, ich habe selbst, hab auch selbst eine Tastatur schon. Ach, bist du der Wahnsinnstyp, bist du. Oh, jetzt kommt hier wieder so ein alter, geisteskranker Hurenbock, der mir da irgendwas erzählt, das dumme Schwein. Also, jetzt habe ich es. Da hat er. Es lübt. Ein fucking Flying Knee! Ja. Das war ja super. Und ich glaube, beim Flying Knee hat Chris Beal Best in the World geschrien. Unendlichkeit und noch weiter, hat er, glaube ich, gerufen. Übrigens, was ich auch gehört habe, war ja, dass John Jones Backstage die ganze Zeit rumgelaufen ist. Nee, es war, glaube ich, John Jones Manager. My Client, John Jones, conquered the streak of Glover Teixeira. Und dann hat Ariel Helwani gefragt, wie geht's denn jetzt weiter mit John Jones? Das ist eine sehr gute Frage, Ariel. My Client, John Jones. So ging das, glaube ich, die ganze Zeit irgendwann noch Backstage. Mal ein Taker erwähnt, ja. Castillo gegen Brennerman. Ich war wirklich, also das muss ich an der Stelle nochmal sagen, tierisch angepisst, als ich gemerkt habe, dass ich da Bullshit erzählt habe, weil ich hasse das, wenn ich mir halt hundertprozentig sicher bin und merke dann, scheiße, du hast Scheiße erzählt. Und ja, in dem Fall, Chris, muss ich dir vielleicht häufiger recht geben und nicht immer gleich denken, ich wüsste es besser. Er heißt natürlich Danny Castillo und nicht Danny Castillo. So, Charlie Brennerman, großartiger Knockout. Das Thema hatte ich mit dem Pocho schon mal. Da ist Christian Tello, geschrieben T-E-L-L-O. Tello, ja. Wurde da irgendwo ausgeliehen, weiß ich nicht, nach FC Dorsten oder so. Und da gab ja Pocho auch Tello gesagt oder irgendwie so. Nee, Tello, weil es wird, LL wird I ausgesprochen im Spanischen anscheinend. Legit Man Storky könnte es natürlich besser irgendwie erklären, aber irgendwie so ist das. Ja, ja. Also du bist ja Native, so bewandert. Native Speaker, du bist so bewandert, das ist Wahnsinn. Für Brennerman ist natürlich ein bisschen scheiße gelaufen, ja. Jetzt zum vierten Mal in Folge verloren. Es war erst das zweite Mal, nachdem er wieder bei der UFC ist. Aber insgesamt in 6 UFC-Kämpfen 5 Niederlagen. Das ist natürlich nicht so besonders gut. Und vor allem, jetzt muss ich mal gucken. Irgendwas stimmt hier bei der Statistik nicht, denn in 5 Niederlagen hat er 4-mal durch Knockout und 2-mal durch Submission verloren. Also entweder kann ich nicht rechnen, oder gibt ja eigentlich 6, oder? Ja, eigentlich, ja. Ja, aber Danny Castillo hat endlich mal jemanden ausgenockt. Und auch da habe ich eine Zahl. 889 Tage mussten wir darauf warten. Das letzte Mal im November 2011 hat Danny Castillo jemanden ausgenockt. Und ich habe da vorher noch gesagt, der ist einfach nicht dafür bekannt, dass er Leute ausnockt. Und dann haut der eine Rechte war es, glaube ich, wirklich voll ins Ziel. Das war großartig. Toller Knockout, hast du wahrscheinlich auch gesehen, oder? Ja, habe ich gesehen, den Kampf, ja. Ja, war schon toll. Danny Castillo war ja später dann auch mit in der Corner. Von wem war denn das? Holloway? Nee, das war von Andre Philly. Die sind ja beide im Philly. Team Alpha Male, genau. Ja, Philly, ja. Richtig. Ja, der Bette Correa. Inklusive Uriah Faber. Beim Entrance haben sie alle Uriah Faber abgefeiert. Logisch. Und Philly lief da auch irgendwie ein bisschen mit. Bette Correa gegen Jasmine Duke. Ach. Habe ich mehr von erwartet. Ja, natürlich. Können wir auch gleich weitermachen. Nein, ich muss natürlich das große Highlight erwähnen. Ronda Rousey hat auch mal übers Octagon geguckt. Übers Okta und ich habe gedacht, Alter, das ist schon ein ganz schönes Paket. Also die ist ja nicht fett, sondern die ist halt muskulös. Und das sagt ja auch Brandon Sharp immer wieder in seinem Podcast, dass Ronda Rousey ist wirklich richtig big. Und ich glaube immer mehr es gibt ja dann immer so, ja, würde Ronda Rousey den und den Kämpfer besiegen. Ja, zuletzt gab's die Fantasy-Match-Geschichte mit Floyd Money Mayweather. Ja, würde sie Floyd besiegen und so. Und Joe Rogan sofort, gar keine Frage, natürlich würde sie Floyd besiegen. Ich glaube das sofort. Ich glaube, sie wäre sogar für John Jones ein harter Gegner. Also, vielleicht ist das der einzigste Superfight, den wir noch haben in der UFC. Können wir dann für 190 oder so ins Auge nehmen. So sieht's aus. Fight of the Night war Gromi gegen Valley Flag. Muss ich sagen, das ist der einzigste Kampf, den ich nicht aufmerksam geguckt habe, weil ich den für mich einfach schon abgeschlossen hatte. So Gromi, Valley Flag, my ass. Da habe ich mit dem Chris telefoniert. Chris, das war da, als wir telefoniert haben. Und ja, dementsprechend habe ich den Fight of the Night verpasst, kann man fast schon sagen. Hast du ihn geguckt? Siehst du, haben wir was gemeinsam. Ah, siehst du. Naja, gut. Muss ich, vielleicht hole ich es noch nach, wenn ich Bock und Zeit habe, dann mache ich das noch. Also eigentlich wollte ich Benavides Elliott nachholen, aber jetzt werde ich Gomi Valley Flag nachholen. Ja, aber Benavides gegen Elliott kannst du ja auch machen, geht nur 4 Minuten und ach so. Ja, war gut. Joe Benavides hat mit einem Finisher gewonnen, den er gleich mal mit einem Namen versehen hat. Und zwar, Tombstone Pile Driver. Nein, diese Schlange. Hä? Ach, kann er mal Chat mal kurz reiben, wie er seinen Godzilla? Godzilla hat er ihn genannt, oder? Godzilla? Nee, warte mal. Ich hab's schon wieder vergessen. Was war denn das für ein Move? Es war so ein Guillotine-Joke, aber so ein ganz verrückter. Er hat praktisch mit beiden Knien hat er Tim Elliott am Boden fixiert und ihn dann ausgejoked und Tim Elliott hat die ganze Zeit versucht zu tappen, hat aber keine Hand frei gehabt und hat dann mit den Füßen getappt, weil er halt einfach keine Hand frei hatte. Das war schön mit anzugucken, muss man ganz ehrlich sagen. Wie hat er denn jetzt doch diesen Benavides? Muss ich ja nochmal gucken, wie das hieß, was er sich da hat einfallen lassen. Natürlich finde ich das jetzt nicht sofort. Hast du überhaupt die Prelims mitverfolgt? Ich habe gerade gesagt, Castillo, Brenneman und Duke Bettencourt habe ich komplett gesehen. Ah, okay. Also ich war bei Duke und Correa, da hat man wirklich gemerkt, wir haben noch vorher drüber gesprochen, dass seit dem Tough Women's Final die Division so einen kleinen Knacks bekommen hat. Eben, ich kann dir nicht sagen, warum, aber Jasmine Duke und Bettencourt, die haben nicht wirklich abgeliefert. Ich war die ganze Zeit nur extremst erstaunt, was für einen dicken Arsch Bettencourt hat. Moment, ich fand, Bettencourt hat sich eigentlich schon Mühe gegeben. Das war nicht so schlecht. Jetzt weiß der ich auch, wie das Ding hieß. Joey Constructor. Naja, Joey man vielleicht nochmal. Joey Constructor. Doch, wenn er es sagt, hört sich viel besser an. Aber hier, wenn man es abliest, Joey Constructor. Ja, doch, das war cool. Fand ich geil. Muss man definitiv so sagen. Fand ich gut. Ja. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Max Holloway besiegt Andrew Philly. Ja, mag den Max Holloway irgendwie. Ja. Aber ich habe den Andrew Philly halt auch irgendwie ins Herz geschlossen. Das war so ein hübscher, ne? Persönlich, ja, ich stehe ja so auf Leute mit, wie heißen diese Ohrringe? Tunnel. Tunnel-Leute, finde ich geil. Habe ich mir erstmal einen runtergeholt, als der reinkam und dann schön den Kampf geguckt. Aber das war auch schon. Oh, Jim Miller. 13. Sieg, Entschuldigung, muss ich an der Stelle nochmal sagen, 13. Sieg im Lightweight. So viel wie Gleison Thibau. 13 Siege im Lightweight, schon nicht schlecht, Jim Miller. Hat man immer so ein bisschen, ja, Jim Miller, mein Gott, ja, der ist halt auch da, aber der wird so langsam aber sicher zum Problem. Oder ja, für sich wahrscheinlich eher nicht so zum Problem. Der ist sehr stark. Jim Miller will ja auch gegen Nurmagomedov antreten. Thompson, TJ Grant, hat alle herausgefordert. Ich persönlich würde den gerne gegen Bobby Green sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, er sollte ja auch bei der Card. Oh, jetzt habe ich mich direkt übergeben hier ins Mikrofon rein. Er sollte ja bei der Card auch auf Bobby Green treffen. Der hat sich ja verletzt, aber das würde ich jetzt eigentlich fast schon bevorzugen. Jim Miller gegen Bobby Green. Guter Kampf. Ja, aber. Ja, stark gemacht. Also, war, halt war alles so hinbekommen. Fantastischer Submission. War großartig. Ja. Und Punkt. Ja. Und Punkt. Punkt, ja. Aber ja, sowieso mal mit meiner Lieblingsdivision, ne? Ja, das ist natürlich. Bist einfach ein Fan. Aber sag mal, ich bin gerade hier auf MMA-Radio. Warum ist denn Gilbert Melendez schon immer vor Benson Henderson im Ranking? Nee. Er ist jetzt erst vor. Ja, wieso? Naja, er hat ihn ja damals besiegt. Ja, und? Er hat ihn halt, er hat den Sieg dann halt nur nicht gut geschrieben bekommen, aber er war definitiv besser und ich meine, du musst halt auch mal den Fakten ganz klar ins Gesicht sehen. Nee, muss ich ja gar nicht. Henderson ist letzten Endes ist durch, das Thema. Werden wir dann ja sehen. So, Luke Rockhold besiegt Tim Boach. War ich froh, dass es so schnell ging, weil Tim Boach kann auch mal so ein ekelhafter Kampf werden. Aber da muss ich sagen, das war mal wieder ein Beispiel, auch wenn es wirklich nicht lang ging. Das Ground Game fand ich spannend. Ja, und vor allem, Chris, was du noch viel spannender finden wirst, 10. oder anders gesagt, war sein 12. Sieg von Luke Rockhold. 10 seiner Siege, alle in der ersten Runde, alle via Submission oder Knockout. Das ist schon sehr impressive. Ronda Rousey lässt grüßen. Sehr, sehr, ja. 2 UFC-Siege hat er bis jetzt auf seinem Konto. Dafür stand er 4 Minuten 39 im Oktagon. Nicht schlecht, Herr Specht. Ja. Das kann ich nicht anders sagen. Also, mag ich trotzdem nicht den Typen. Ich mag ihn, ich finde, es ist ein sehr schöner Mann und da, ich bin froh, wenn Leute so gut aussehen. Doch, wenn er so Affenfressen wie Hennen Brow da drinnen stehen im Oktagon, da sehe ich mir aber lieber so einen Luke Rockhold an, aber das weißt du ganz genau. Ja. Vitor Belfort hat er ja so ein bisschen danach heraus. Ja, hat dann auch gesagt, aber wenn er nicht kann, dann halt nicht. Dann Bisping, genau. Ich persönlich würde Jacare jetzt eher bevorzugen. Also Bisping, ich habe das auch in den News gesagt, den finde ich irgendwie, ach, der irgendwie wirkt der, als ob er durch ist so. Also, warum soll Luke Rockhold jetzt auf Michael Bisping treffen? Für mich macht nur Belfort oder Jacare Sinn für Luke Rockhold. Sag ich ganz ehrlich. Und der ist auch, auf den muss man definitiv ein Auge werfen im Middleweight. Also der ist sehr beeindruckend. Ja. Ich glaube, Luke Rockhold wäre auch ein Kandidat, wenn er seine Submissions nicht immer in der ersten Runde machen würde, sondern immer in der dritten Runde. Wäre auch ein Kandidat, dass man den mal absägt. Luke Rockhold. Naja. Wer war das, der da entlassen wurde? Jake Shields hat ja auch alles gewonnen im Prinzip. Ja, aber das kannst du überhaupt nicht vergleichen. Luke Wieso Rockhold nicht? Steht für Excitement. Hallo? 12 Ach, Siege, ja. 10 in der ersten Runde, alle aber via K.O. Ich habe doch gerade gesagt, würde er nicht immer in der ersten Runde das Ding machen, sondern würde er 15 Minuten am Boden rumkrautzen. Ja, er ist aber doch kein ausgesprochener Wrestler, sondern er gewinnt ja seine Kämpfe auch reichlich durch K.O. und durch T.K.O. Er ist ja ein guter Striker. Also ich mag den nicht. Du versuchst doch nur hier irgendwie wieder was Negatives rauszupicken, wie bei mir mit den Koteletten. Du bist so ein wieselartiger Typ, bist du. Du hast so ein wieselhaftes Wesen. Also jetzt geht's aber los. Du bist so ein Wiesel, bist du. Dummes Schwein, bist du echt mal. Ja, und natürlich Anthony Johnson, der uns alle überrascht hat, mit einer Wahnsinnsperformance gegen Phil Davis. Das kann man im Endeffekt gar nicht anders sagen, also. Da blieb mir die Spucke weg, sagt man, glaube ich, so schön. Meinst du, der wird jetzt endlich mal nicht die ganze Zeit die Latte reißen? Bei den Weigh-ins? Ach so, das kann ich ja so überhaupt nicht einschätzen. Also ich sag mal so, es sieht so aus, als ob er im Light Heavyweight ganz gut aufgehoben ist, würde ich mal sagen. Mhm. Aber, tja, er hat halt auch schon im Heavyweight gekämpft. Also es scheint theoretisch möglich zu sein für ihn, da nochmal was draufzupacken. Aber vielleicht. Ja, hat er daraus gelernt, als die UFC ihn entlassen hat und ja, er hat ja auch dann auch nach dem Fight Dana White gedankt und durch Dana White ist er ein anderer Mensch geworden etc., das ganze Programm. Er wirkt zumindest geläutert, hast du ja vorhin auch schon gesagt. Also das, ja, ich hoffe es für ihn, also weil der Kampf war halt so geil von ihm und das war halt, überleg mal, wie wir im Vorfeld gesprochen haben mit Phil Davis, was der alles für Qualitäten hat. Da war nichts davon zu sehen, nichts. Der hat den aussehen lassen wie so ein, wie Patrick Mädchen. Cummins. wie Patrick Cummins sah der aus, der Phil Davis in diesem Kampf. 2 Niederlagen jetzt für Davis. Beide Niederlagen durch Decision. Was auch immer das bedeuten soll. Ja, und, glaube für Phil Davis erstmal noch nichts. Nee, aber zum ersten Mal hat Phil Davis nicht einen Takedown geschafft in einem Kampf. In seiner Karriere. Er hat es aber versucht. Das hat Rumble super gemacht. Das war Wahnsinn. Also ja. Das, was Anthony Johnson da an Takedowns abgewehrt hat, das war auch wieder. Also ich bin eigentlich von Anthony Johnson noch mehr begeistert als wie von John Jones. Weil bei John Jones weiß man, dass der schon wahnsinnig gut ist. Aber was Anthony Johnson hier gezeigt hat, puh. Das war schon geil. So. Ja, das war das Stadtzeichen für mich, hier mal das Intro rauszusuchen, beziehungsweise das in dem Fall wäre es das Outro. Ja. Chris scheint müde zu sein und ich weiß nicht. Ja, vom Mindset mit Sicherheit auch schon irgendwie in München zu verweilen mittlerweile, oder? Kann das sein? Ich habe mir echt die PKs aufgenommen heute. Aus München? Auf Sky Sport News. Naja, dann hast du ja jetzt ja noch was zu tun. Habe ich schon geguckt. Ja, ich weiß das Ergebnis ja schon. Ja, wie denn? Bayern gewinnt. 2-1. Tja. Es wird nicht reichen für den FC Bayern, aber sie gewinnen 2-1. FC Bayern, Stern des Südens. Die Bayern haben eine neue Hymne. Du wirst wieder Meister sein, aber Pokal und Champions League. Wir haben eine neue Hymne. Nee, die, haben die macht auf Understatement. Stimmt, jetzt weiß ich, wie die geht. Die kommt wahrscheinlich von MC Knalleffekt und geht irgendwie so, du Hure, du Nutte. Nein, die neue Hymne, die heißt echt FC Bayern Forever Number One. FC Bayern. Forever Number One. Das gibt's ja schon seit 1000 Jahren. Naja, seit 1000 Jahren noch nicht. Seit dem Champions League-Finale skandiert die rum. Und jetzt ist es official. Was? Ja. FC Bayern Forever Number One habe ich schon in den 90ern gesungen. Als offizielle Hymne, wenn die Spieler ins Stadion kommen? Das ist keine offizielle Hymne. Jetzt aber! Das ist doch keine Hymne nicht. Das sagt ja, was eine Hymne ist. Das hier. Tschüss, Chris. Yes.